Die Matthäus-Passion ist psychologisch gedeutet ein Beziehungsdrama, in dem Liebe, Verrat und Verlassenwerden Schuld erzeugen und dank der nicht zuletzt musikalischen Verarbeitung durch Reue schließlich Versöhnung entsteht. Die dramatische Handlung lädt zu vielfältigen Identifikationen ein. Zur Abwehr des tragischen Geschehens, zur Identifikation mit Jesus als vom Vater Verlassenen, zur Identifikation mit den am Tod Jesu Schuldigen und zur Identifikation mit einer parentifizierenden Rollenumkehr. Die Matthäus-Passion verherrlicht das Heilswerk Jesu und bekräftigt historisch gesehen auch antisemitische Haltungen. Hier im Hörspieltermin bringen wir zum besseren Verständnis des Textes die Matthäus-Passion ohne Johann Sebastian Bach, aber dafür mit Peter Simonischek als Evangelisten, mit Michael Mertens, Markus Meyer, Petra Mosse, Claudius von Stolzmann und mit Lilith Häsle. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Hören Sie Ausschnitte der Matthäus-Passion in einer Aufnahme mit Nikolaus Hanonkur und aus der Hörspielfassung von Leonhard Koppelmann. Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm eine Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Was ist dieser sprach er zu ihnen: Was bekümmert ihr das Fein? Sie hat ein Gut verkaniertet. Ihr habet alle Zeit Arme bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Als sie dies Wasser hart auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, was man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch, wo diese Ampelium wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine Frau mit einem Gefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss es über sein Haupt. Doch als seine Jünger das sahen, wurden sie unwillig. Wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Warum lasst ihr die Frau nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Aber... Amen. Ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo dieses Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat. Zu ihrem Gedächtnis. Du lieber Heiland, du. Während deine Jünger töricht streiten, dass ich... ein frommes Weib mit Salben deinen Leib zum Grabe will bereiten, so lasse mir inzwischen zu, von meiner Augen Tränen flüssen, ein Wasser auf dein Haupt zu gießen. Buß und Reu knirscht das Sündenherz entzwei, dass die Tropfen meiner Zähren, angenehme Spezerei, treuer Jesu, dir gebären. Matthäus Passion, nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel. Im Apropos Klassik präsentiert Ihnen dann Gerhard Kramer Passionsvertonungen nach dem Evangelisten Matthäus vor und nach Bach und Johannes Kaub diskutiert dann in Logos theologische Aspekte der Bachschen Matthäus Passion.